Ich komme zum Kreuz, suche Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Komme aus Schwachheit zu deiner Kraft. Jesus, ich komme zum Kreuz. Mit offenen Armen rufst du mich zu dir. Du nimmst mich Verlorenen an. Du zahlst den Preis meiner Schande und Schuld. Jesus, ich komme zum Kreuz. Ich komme zum Kreuz, hier nimmst du mich jetzt an. Ich komme zum Kreuz, wo mein Leben begann. Ewiges Leben als Gottes Geschenk. Jesus, ich komme zum Kreuz. Du hast Erbarmen, du sehnst dich nach mir, dein Lieben ist unendlich groß. Ich danke dir von Herzen dafür, Jesus, ich komme zum Kreuz. Ich komme zum Kreuz, suche Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Komme aus Schwachheit nun zu deiner Kraft. Jesus, ich komme zum Kreuz. Mit offenen Armen rufst du mich zu dir. Du nimmst mich Verlorenen an. Du zahlst den Preis meiner Schande und Schuld. Jesus, ich komme zum Kreuz.